Good morning, my friend. Guten Morgen, meine Freunde. So we were talking about truth and grace. Wir sprachen also über Wahrheit und Gnade. You wonder what is the three aspect how to Christian maturity. Und du wunderst dich schon, was der dritte Aspekt zur geistlichen Reife ist. What's the third one? Was ist der dritte? Well, you have to wait a little bit. Du musst noch ein bisschen warten. So Jesus came and he was full of truth and grace. Jesus kam und er war voller Wahrheit und Gnade. We talked about these incredible examples where Jesus showed the truth, but he also showed the grace. Wir sprachen über diese unglaublichen Beispiele, wo Jesus Wahrheit, aber auch Gnade zeigte. You know, hiding the truth. Weißt du, die Wahrheit zu verstecken. Like today, a lot of Christians seem to do. Wie es heutzutage anscheinend viele Christen tun. Is not going to bring victory to anybody. Wird niemandem Sieg bringen. That's one of the things I think that needs to be understood. Das ist eines der Dinge, die verstanden werden müssen. Because some people seem to have the understanding. Einige Leute haben ein Verständnis. That grace simply focuses on the goodness of God and ignores the depravity of man. Dass Gnade nur auf die Güte Gottes fokussiert ist und die Verdorbenheit der Menschen ignoriert. But if you don't really face the sinfulness of man, why do you need grace? Wenn du nicht wirklich die Sündhaftigkeit der Menschen anschaust, warum brauchst du dann Gnade? You see, sinners felt so attracted to Jesus. Weißt du, Sünder fühlten sich so zu Jesus hingezogen. Because he didn't ignore the truth, but he brought it together with grace. Weil er die Wahrheit nicht ignorierte, aber sie mit Gnade zusammenbrachte. Sinners didn't like to be around the religious people. Sünder wollten nicht in der Nähe von religiösen Menschen sein. Because they were full of truth, but there was no grace. Da diese volle Wahrheit waren, aber da war keine Gnade. So they simply kept telling the people the truth, how bad they were and what they had to do. Sie sagten also den Menschen, wie schlimm sie waren und was sie zu tun haben. And there was no grace. Aber da war keine Gnade. Now listen. Jetzt höre. I have a question. Ich habe eine Frage. How would most churches respond today when the Jesus of the New Testament would walk into the meeting? Wie würden die meisten Gemeinden heute reagieren, wenn der Jesus des Neuen Testamentes in ihre Treffen hineinspazieren würde? I personally think they would throw him out. Ich persönlich glaube, sie würden ihn rauswerfen. Do you know why I think they would throw him out? Weißt du, warum ich glaube, dass sie ihn rauswerfen würden? Here's why. Da ist warum. I'm going to tell you a scene that's actually a real scene that happened. Ich werde dir ein Szenario beschreiben, das wirklich stattgefunden hat. This guy, da ist ein Mann. He walks into a meeting. Und er geht in ein Treffen. And when he walks into this meeting, als er da hineinspaziert, a woman is with him. Ist eine Frau mit ihm. This woman is a prostitute and everybody knows that she's a prostitute. Diese Frau ist eine Prostituierte und jeder weiß, dass sie eine Prostituierte ist. Nothing secret, nothing hidden. Nichts Geheimes, nichts Verstecktes. So as this prostitute goes into this meeting too, als diese Prostituierte auch in dieses Treffen geht, she is crazily in love with this other guy. Ist sie leidenschaftlich verliebt in diesen Mann. So she treats him very, very erotically. Sie behandelt ihn sehr erotisch. She kisses his feet and she weeps and weeps and weeps so much until she washes his feet with her tears. Sie küsst seine Füße, sie weint und weint so sehr, so dass sie seine Füße mit ihren Tränen wäscht. And then she doesn't stop. Da hört sie nicht auf. She uses her beautiful long hair to dry his wet feet. Sie braucht ihr wunderschönes langes Haar, um seine nassen Füße zu trocknen. In a religious meeting. In einem religiösen Treffen. So what happened? Was passiert? The religious guy. Der religiöse Mann. In this case his name was Simon. In diesem Fall war es Simon. In his heart he judged Jesus. Er verurteilt Jesus in seinem Herzen. Jesus would know, if he would be a prophet, he would know what kind of a woman this is. Wenn er ein Prophet wäre, würde er wissen, was für eine Frau sie ist. She's a prostitute. Sie ist eine Prostituierte. Jesus knows the thoughts of his heart. Aber Jesus kennt die Gedanken seines Herzens. And he confronts the religious guy. Und er konfrontierte diesen religiösen Kerl. It's a story where Jesus finishes like this. Es ist die Geschichte, die Jesus folgendermaßen beendet. He who has been forgiven much, loves much. Der, dem viel vergeben wurde, liebt viel. Look, I believe this is the sad truth. Ich glaube, das ist die traurige Wahrheit. In most Christians meeting that I've ever been to, in den meisten christlichen Treffen, in denen ich war, if there would be a guy who would allow a prostitute to do this to him in the middle of the meetings, wenn es einen Mann gegeben hätte, der einer Prostituierten erlaubt hätte, das mit ihm zu tun, mitten im we Treffen, would ask these two to stop this behavior. Würden wir sie bitten, dieses Verhalten zu beenden. And if they wouldn't stop them, the ushers would probably ask them to leave. Und wenn sie nicht aufhören würden, dann würden wir sie wahrscheinlich bitten zu gehen. Well, good job. We've just thrown out Jesus of our meeting. Super Arbeit. Wir haben gerade Jesus aus unserem Treffen rausgeschmissen. This guy was full of truth. Der religiöse Mann war voller Wahrheit. He should know what kind of woman this is. Er sollte wissen, was für eine Frau sie ist. But Jesus knew. Jesus wusste es. So Jesus was full of truth. He knew what kind of a woman she was. Jesus war voller Wahrheit. Er wusste, was für eine Frau sie ist. He was also full of grace. Aber er war auch voller Gnade. Extended his goodness to her. Er bot ihr seine Güte an. You know, it's so terrible. Es ist so schlimm. When people only live by truth and not by truth and grace. Wenn Menschen nur in der Wahrheit leben und nicht in Wahrheit und Gnade. See, what does the law do? Was macht das Gesetz? The law shows you the truth about yourself. Das Gesetz zeigt dir die Wahrheit über dich selbst. You can't keep it. Du kannst es nicht halten. You are the problem. Du bist das Problem. No matter how hard you try, you cannot live to the standard that God has set for you. Egal wie sehr du es versuchst, du kannst den Standard nicht halten, den Gott für dich gesetzt hat. That's the truth. Das ist die Wahrheit. Then grace comes in. Dann kommt die Gnade. Transform your truth. Um deine Wahrheit zu verändern. I read a story that I thought was really funny. Ich las eine Geschichte, die ich sehr amüsant finde. In the school. In einer Sonntagsschule. There was the Sunday school teacher. War ein Sonntagsschullehrer. And he said to the children, und er sagte zu den Kindern, we want to talk about the Ten Commandments. Wir sprechen über die Zehn Gebote. And he said, there is one commandment that says you should honor your father and mother. Da gibt es ein Gebot, das sagt, ihr sollt euren Vater und eure Mutter ehren. And then the Sunday school teacher asked this question. Und dann stellt der Sonntagsschullehrer die Frage, is there also a law that tells us that we should honor our brothers and sisters? Gibt es da auch ein Gesetz, das uns sagt, dass wir unsere Brüder und Schwestern ehren sollten? Talking about the siblings. Er sprach über Geschwister. And one of the little boy raised his hand. Ein kleiner Junge erhob seine Hand. And said, yes, there is. Und sagte, ja, das gibt es. And then the teacher asked, which one? Der Lehrer fragte, welches? And the little kid said, you shall not kill. Und das kleine Kind sagte, du sollst nicht töten. You know, it's funny. Es ist lustig. But it shows the truth. Aber es zeigt die Wahrheit. Tomorrow we continue. Morgen geht's weiter.